Herzlich willkommen bei Bauhaus FM. Ihr hört immer noch die 48-Stunden-Sendung, die sich langsam dem Ende neigt. Die letzten 3 Stunden liegen vor uns. Und ich finde, wir haben jetzt noch eine ganz besondere Sendung am letzten Tag dieser 2 Tage. Nämlich, wir haben das Studio, so voll war das selten. Wir haben jetzt hier noch 5 Gäste mit im Studio. Und wie ihr gesehen habt, im Programm steht der Sprachkurs. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen langweilig, aber der Sprachkurs, das heißt, wir haben hier Menschen, die in Weimar Deutsch lernen und ihre Lehrerinnen, kann man so sagen. Herzlich willkommen an, jetzt müsst ihr ja sagen, was wie ihr euch selber vorstellt. Seid ihr der Sprachkurs? Seid ihr, who are you? Ich bin Ghassan Ali. Aha. Ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Syrien, aus Hammer. Wir haben einen Deutschkurs gemacht, seit Oktober. Und wir sind zusammen. Ah ja, okay. Ich bin Mulham Al-Qadour und auch ich bin aus Syrien, aus Hammer. Ich bin 25 Jahre alt. Und wir haben Deutschkurs gemacht we can also switch to English, so it's no problem, but also German is nice. I want to say we have to invite Yeah, you're welcome. Ich bin Mulham Al-Khadri, ich bin 20 Jahre alt und komme auch aus Syrien. Und like the others. I was in the Deutsch course, yeah. Ah ja, okay. Und es sind noch 2 mehr Personen da. Ja. Hallo, ich bin Laura Nausedat. Wir sind, und Solveig Zilli ist auch dabei. Hi. Wir sind Lehrerin, also ja, wir machen das ehrenamtlich an der Uni. Und freuen uns sehr, dass wir hier sein können. Ja, und es macht uns ganz viel Spaß zu unterrichten. Das werdet ihr dann noch sehen, warum. Genau. Bist du noch? Genau. Und wir hatten auch, das Schöne ist, dass wir vorletzte Woche und letzte Woche das Thema Radio und Interview in unserem Kurs das passt zum Deutschlernen geübt haben. Okay. Und dort auch ein paar Fachbegriffe gelernt haben. Und ich hoffe, ihr erinnert euch noch an das eine oder andere. Genau, und ja, wir sind froh, hier sein zu dürfen und ja, in der Situation zu sein. Das ist wunderbar. Und wir haben ja auch ein bisschen einen Fahrplan für die Sendung vorbereitet. Also ihr habt dann alles gedacht, muss ich sagen. Weniger ich, aber ihr habt einen richtig guten Plan gemacht. Ja, es gibt auch Musik noch in dieser Sendung und so weiter. Also wirklich, ich bin total gespannt und ich freue mich auch, dass ihr alle da seid. Und ja, ihr habt mir jetzt auch einen kleinen Fragenzettel hier aufgearbeitet, aber ich glaube, wir können das Gespräch ja auch einfach so führen. Aber klar, die erste Frage natürlich irgendwie, warum macht ihr den Sprachkurs? Why are you doing the German course here? Actually, wir mussten Deutsch lernen, um Leute können zu lernen und in Weimar ohne Problem zu lernen. Ja. Ah, okay. Wollen die anderen noch was sagen? Some more? Achso, nee, wir müssen jetzt weitergehen in den Fragen. Alles klar, so geht das hier. Das ist ja ein bisschen hat schon was von Schule. Alles klar, also nächste Frage. Wie habt ihr von dem Deutschkurs erfahren? Freiwillige von WeHelp haben in unserem Camp gefragt, wer Deutsch lernen musste. Mhm. Ich komme mit Tee trinken dann hinterher. Die Fragen sind ja so, die Antworten sind so kurz. Aber ich könnte ja, if I would be mean, I would change now the questions. But I'm not mean. So, wer unterrichtet euch? Studenten, freiwillig. Wir haben noch keine Erfahrung im Deutsch unterrichten. Sie mussten sich ein bisschen einarbeiten. Ah, ja. Ein bisschen mehr vielleicht. Wollt ihr noch was als Lehrerinnen dazu was sagen? Ja, vielleicht von der anderen Seite. Für uns war das eine ganz neue Situation. Und ich finde es einfach wunderbar zu sehen, wie schnell ihr, Hassan und Mulham, die Kenntnisse einfach aufgenommen habt und wie motiviert ihr seid. Und wir sitzen hier, weil eben unsere Lernenden eine Radiosendung gestalten wollten. Und Ich freue mich, da zu sein. Und ich sehe, ihr, klar, manchmal hat man Schwierigkeiten, das passende Wort zu finden, aber ihr versteht uns, wir können miteinander reden, wir haben eine tolle Zeit mit euch gehabt. Mhm. Und ja. Ja, ich muss sagen, die Geschichte dieser Sendung ist halt wirklich auch ein totaler Zufall, dass wir einfach einen Sitzungstermin im selben Raum hatten und dann gesagt haben, ach Mensch, da kann man doch mal eine Radiosendung draus machen. So, und das machen wir jetzt. Und, genau, in deinem 18. Genau, das ist cool. Okay, so, die nächste Frage. Ich muss jetzt fragen. Neben dem Unterricht werden auch Workshops angeboten. Was macht ihr da genau? Wir lernen das tägliche Leben in Weimar kennen. Zum Beispiel, wie man einkaufen geht, sich bei einem Unfall verirrt, vielleicht? Verirrt, ja. Und sich in der Stadt sorglich findet, ja. Mhm. Okay. Und das findet auch innerhalb des Sprachkurses statt, oder? Das ist ein Angebot, was nach den Sprachkursen angeboten wird, also so ein bisschen so komplementär. Mhm. Also, dass man einfach neben den eher deutschlastigen Themen, also wir versuchen natürlich auch andere Themen mit reinzubringen in die Sprachkurse, aber dass wir daneben eben noch wirklich ein paar alltägliche Sachen mit reinbringen, die ihnen einfach helfen, wirklich hier zurechtzukommen und auch, wo sie es anwenden. Also es wird halt zum Beispiel zur Post gegangen, mal geschaut, okay, wie kauft man Briefmarken, wie schickt man Post ab. Dann wurde dann geht man einkaufen zusammen. Ja, einfach ein bisschen so initiiert das Leben hier in Weimar. Das ist sehr wichtig. Also das ist wirklich mehr als nur ein Sprachkurs, sondern das ist wirklich die Einführung oder ja, und wirklich, also ihr guckt eigentlich relativ spontan, was für Probleme es gibt, so. Genau, ja. Okay. Ja, cool. Das klingt besser als Schule. Genau. Ja, deswegen auch gleich die Frage. Und die geht ja noch in andere offizielle Kurse? Also, Anführungszeichen offiziell. Was ist da offiziell? Ja. Wir sind sehr motiviert, Deutsch zu lernen. Und wir haben festgestellt, dass wir in den freiwilligen Kursen mehr lernen. Ah, okay. Und do you know how? How is it? Why is this? Warum lernt ihr besser in dem Kurs? Ich weiß, das habt ihr jetzt nicht aufgeschrieben, aber das frage ich einfach so. Actually, our course was better than the school. Simply more fun or? No, it's more typical. Ah, okay. So the teacher, they're just teaching you because they want to do their job. Okay. Yeah, nothing else. Okay. And yeah. I have go a lot of school. I prefer 1 hour in Bauhaus with this teacher. It's better from 1 week in another school. Oh, really? Yeah. Wow, of course. Someone tolles Kompliment. Das ist ein Kompliment. Wow. Genau. Ja, was sollte eurer Meinung nach an den offiziellen Kursen verbessert werden? Also warum seid ihr unzufrieden mit den anderen Kursen? Why are you not happy with the official courses? But you said it already, but maybe you can explain more. We are not happy, but we didn't find a lot of learning over there. Mm-hmm. We didn't learn very much over there. And how much lessons do you have in this official course? It's every day, for 4 hours. Okay. From 9 o'clock. Till one. Oh, but you say that this course you learn once a week more than this courses. Yes, wow. For us it's better. Wow, then they have a problem, I think. Of course. Okay, wollt ihr noch was hinzufügen da? Irgendwie? Ihr seid jetzt mit dem Kompliment erstmal überwältigt. Wir sind total platt und positiv natürlich. Freut man sich über so ein Kompliment, aber bei uns, wir wollen jetzt auch nicht die anderen Sprachkurse irgendwie schlecht reden. Die Leute machen ihren Job und sind vor allem bei vielen zumindest ist es so, dass sie Profis sind. Wir sind keine Profis, wir sind keine DAF-Lehrer, sondern wir unterrichten eben als Laien und haben uns da komplett reingearbeitet mit teilweise null Grundwissen. Gut, bei Laura und mir war es ein bisschen anders, aber genau. Wir wollen da jetzt nichts Schlechtes sagen eigentlich, sondern wir haben das Glück, dass wir als Gruppe unter den Studenten in unserem Kurs, dass wir uns gut absprechen können und dass einfach auch eine ständige Kommunikation da ist. Und das ist vielleicht bei dem Umfang, den man bedenken muss, in den offiziellen Kursen auch so gar nicht möglich. Ja. Ja, wir müssen das andere nicht schlecht reden, wenn ihr schon positiv dargestellt werdet. Da ist das ja gar kein Problem. So, jetzt muss ich meinem Frageplan weiterfolgen. So, wollen wir jetzt schon Musik machen? Okay, ja. Denn ihr habt Musik mitgebracht. Yes. Und was wird das für Musik? Der erste Song jetzt sein? Könnt ihr was dazu sagen? What's the first song? The first song is for Fairoz. Okay. It's Lebanon. Yeah. She's Lebanon. Okay. Lebanon. Okay. Sehr berühmt, oder? Ein sehr berühmter Song. So we usually used to listen to this to her songs at the morning. Yeah. In the first morning starts. Okay. Every morning with the coffee. Yes. Ah, oh, really? Okay. For me, it's in the moment it's morning because I slept before the show. It fits wonderful. Okay, dann hören wir mal die Musik an. Wieder zurück. Baus FM, 48-Stunden-Sendung. Und wie gesagt, eine ganz besondere Sendung hier, Full House mit 5 Menschen, 2 Deutschlehrerinnen und Leute aus Syrien, die hier gerade sind alles aus Syrien, ja genau, ja. Die gerade hier an der Uni in den selbstorganisierten Deutschkursen Deutsch lernen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ihr habt die Sendung voll durchgeplant, deswegen ziehe ich mich jetzt mal zurück und ihr legt los. Ja, wir haben jetzt, also unsere Schüler oder auch Freunde haben ein kleines Interview für uns vorbereitet. Ja, wollt ihr auf Englisch oder auf Deutsch, wie ihr möchtet? Ja, wir können ja auf Deutsch antworten und ihr könnt auf Englisch auch fragen. Ja. Ja. Das können wir machen. So the first question I will start in English. Or in German. Wer hat die Idee für die Sprachkurs gehabt? Genau, also das kann man so, glaube ich, gar nicht auf eine einzige Person zurückführen. Wir haben einerseits von der Gruppe von WeHelp von dem großen Andrang und der großen Nachfrage gehört bei unseren Besuchen im Heim in der Nordstraße. Dann hatte ein Professor von der Uni, von der Urbanistik, der Frank Eckert, sich dafür eingesetzt, dass so ein Sprachkurs entsteht. Von der Seite von WeHelp, die Initiative, die damals unter dem Namen noch gar nicht gegründet war, aber es gab schon eine Gruppe, hat sich Fiona Merfert ganz doll dafür eingesetzt. Es haben allerdings auch sehr, sehr viele unterstützend dazu beigetragen. Einerseits von der Studentenschaft, von Freunden, von der Universität, vom Sprachenzentrum. So ist das zustande gekommen. Und die Idee, also ich glaube, man muss gar nicht groß nachdenken, um zu wissen, dass ihr gerne Deutsch lernen wollt. Wir haben euch ja im Heim auch kennengelernt in der Nordstraße und haben immer mal wieder gefragt, was ist denn so das, was jetzt am nötigsten ist, irgendwie neben einer Unterkunft und Ansi-Sachen und allem, was man so braucht. Und da kam halt das Thema Sprache von Anfang an auf. Und man, hätten wir es ignoriert, wären wir irgendwie doof gewesen. Und genau, deswegen, ja, es ist, glaube ich, nicht nur hier in Weimar, wo es so toll geklappt hat von der ehrenamtlichen Seite her, sondern überall in Deutschland möchten Menschen, die hier ankommen, gerne Deutsch lernen. Und wir sollten das fördern. Und andererseits ist es natürlich auch auf der Forderungsseite wichtig, wenn man möchte, dass wir gut zusammenleben können, dann ist die Sprache einfach die Voraussetzung. Und das habt ihr ja auch von Anfang an so gesehen. Und genau. Dankeschön, Alex. Dankeschön. Und Laura, ich habe eine Frage für dich. Wie war es, Menschen von einer anderen Kultur zu unterrichten? Wie es war, Menschen von einer anderen Kultur zu unterrichten? Ja, ja, also am Anfang dachten wir uns, wir müssen uns viel vorbereiten. Und ja, wir hatten auch nicht so die Idee, also wie das sein wird, euch zu unterrichten. Also wir dachten, okay, es gibt einen großen Kulturschock, wir waren uns bewusst und es braucht auch viel Zeit, um auch so einen gemeinsamen Diskurs zu führen, ja, auch im Unterricht. Und wir haben wirklich viel geplant am Anfang. Wir haben sogar überlegt, was wir anziehen als Lehrende. Wir haben ja, überlegt, wie wir uns verhalten, ob wir uns anders verhalten sollen, weil wir wissen, dass auch, ich denke, in Syrien ist Schule sehr autoritär und man hat als Lehrer wirklich eine autoritäre Person und vielleicht nicht so viel, also ein bisschen mehr Distanz. Und dann haben wir aber so im Laufe des Unterrichts gemerkt, nein, wir müssen keine Distanz haben und wir können einfach so sein, wie wir sind und wir können auch ja, sogar befreundet sein. Also wir sind jetzt Freunde geworden und das ist wirklich eine ganz große Errungenschaft. Ja, das stimmt. Ja, kann ich nur bestätigen. Okay, ich habe eine Frage für Solveig. Welche Schwierigkeiten Das ist auch ein schwieriges Wort. Ziemlich hartes Wort. Schwierig gelernten hatte ihr beim Unterricht gelernten. Mhm. Ja. Also welche Schwierigkeiten? Ja. Wir hatten. Ja, es tut mir leid, es ist wirklich ein schwieriges Wort. Zum Inhalt. Ja, also am Anfang hatten wir mehrere Schwierigkeiten. Natürlich erstmal das Organisatorische zu klären. Wie viele Bücher brauchen wir? Es gab immer nicht genügend Bücher für alle, die gerne lernen wollten. Wir mussten das Material organisieren, hatten auch da viel Hilfe von verschiedenen Seiten bekommen. Auch von der Initiative für Flüchtlinge, die uns zum Beispiel nochmal Geld für Bücher gespendet hat. Oder von dem Konto des Urbanisten, der Studenten, ja, die sie, wo sie Spenden gesammelt hatten. Und das war nicht so einfach, was dann inhaltlich auch natürlich eine Herausforderung war, war einfach sich in die Lehrsituation zu versetzen. Wir haben das so in der Form noch nie gemacht. Wir haben uns pädagogischen Beistand geholt, um überhaupt zu lernen, wie man lernt und zu lernen, wie man unterrichtet. Mhm. Und Laura und ich haben das ganz oft besprochen untereinander. Wir haben einen Heidenrespekt davor, vor Menschen, die das als Beruf machen, ja, und die da Profis sind. Dankeschön. Und es gibt dort auf jeden Fall viele Websites, die uns geholfen haben, aber auch Tipps von, ja, von Deutschlehrern, Professionellen, und die dazu beigetragen haben, dass wir Schwierigkeiten wie zum Beispiel die verschiedenen Niveaus, dass wir die überwinden können auch. Und ja, ein ganz großer Punkt bei den Schwierigkeiten war herauszufinden, welche Niveaus, welche verschiedenen Levels gibt es denn so in unserer Klasse. Mhm. Und wir haben, sind da jetzt in dem Kurs Gelb. Das gab es, diese Unterscheidung von den Farben gab es am Anfang nicht. Wir waren, wir standen vor über 70 Menschen, die gerne Deutsch lernen wollten, die wild zusammengewürfelt waren. Und erst nach den Einstufungstests, den sogenannten, ja, die wir nach 2 Wochen durchgeführt haben, konnten wir überhaupt wissen, okay, es gibt eine Gruppe, die kann schon sehr gut mit einigen Wörtern umgehen, die kann das lateinische Alphabet. Ihr zum Beispiel konntet vorher auch schon Englisch, das hat auch geholfen. Dann gab es eine andere Gruppe, die eben das noch gar keine Fremdsprache beherrscht hatte und auch noch kein lateinisches Alphabet. Und so hat sich eben diese Abstufung, diese 4 Klassen haben sich herausgebildet, und das hat uns dann geholfen, mit den Niveauunterschieden fertig zu werden. Aber es gab eben auch, ja, ich könnte noch weiterreden. Ich hoffe, ich habe auf eure Frage geantwortet. Ja, alles gut. Meine Frage für euch, wie habt ihr euch gefühlt, wann wir Fragen gestellt haben und ihr die Antwort nicht wusstet? Ja, am Anfang ist man natürlich erstmal perplex, weil man nicht weiß, wie man mit der Situation umgehen soll, weil es ist ja unsere Muttersprache und wir müssten das ja eigentlich wissen. So, ja? Aber es gibt einfach auch Situationen, wo man einfach nicht weiß, welche grammatikalische Regel dahinter steckt. Und es war für uns eigentlich ein Ansporn, das nochmal zu hinterfragen und auch die deutsche Sprache nochmal zu hinterfragen, weil wir leben so mit unserer Sprache und uns ist eigentlich die Bedeutung von der Sprache überhaupt nicht bewusst geworden. Das hat man, oder erst dann bewusst geworden, als wir euch unterrichtet haben. Das hat man auch gemerkt, als ihr zu uns gekommen seid und gefragt habt, ja, habt ihr eigentlich auch deutsche Lieder? Weil wir hören eigentlich ziemlich viel englische Lieder, auch so elektronische Musik, wo die Sprache nicht so eine Rolle spielt. Und dann haben wir halt versucht, ein paar deutsche Lieder rauszusuchen und das dann mit euch im Unterricht behandelt. Ja, wir haben auch im Laufe der Sendung noch ein paar deutsche Lieder, die wir gern spielen möchten. Einige, die wir auch behandelt haben, wo wir den Text auch behandelt haben. Ja, genau. Das, die Bedeutung der Sprache ist uns nochmal bewusst geworden. Wollen wir da Musik spielen jetzt gerade noch, weil das von Musik die Rede war? Sehr gerne, ja. Dann ja. Wollen wir das zweite Lied hören? Wir haben einen deutschen Song. Mhm. It's Haus am See. Das Haus am See? Wow. Ja. Vor Beta Fuchs. Wir sind gespannt, was das wohl ist. Yeah. Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier bei Namen. Daumen raus, ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Neues Land mit unbekannten Straßen, fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten, alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt. Komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lad die alten Vögel und Verwandten ein. Und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen Schnaps. Und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traumgesicht, das Haus am See. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab taube Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Willkommen zurück, Bauers FM, die 48-Stunden-Sendung mit der Sendung, die so ganz trocken im Programm steht als Sprachkurs. Aber wie ich das erlebe, irgendwie, das ist eine der emotionalsten Sendungen, die ich je erlebt habe im Radio. Das ist eine, wirklich eine unglaubliche Freundlichkeit. Also ja, wirklich, man merkt es euch, dass ihr wirklich irgendwie Freunde geworden seid über die Sprache, über das Sprechen und so weiter. Das ist wirklich großartig. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht darüber, dass ja auch die Schriftzeichen, die letters are ja completely different in German than in your language. So how hard was it for you to learn? But you already had some English before. We had English before, but not so much. Yeah. So we can't compare it with German. Okay. But German language, it's very hard. Okay. You can't imagine it. You are already know. But if you try, it's like trying to learn Chinese. Yeah. I can imagine, yeah. It's very hard, really. And do you have some tips or some? But do you learn more than the language now? What can you say to people from other countries that are arriving now in Germany, maybe to connect faster to people that are really open for teaching everything? Do you have an idea? Maybe we can say to him, don't ask why is this and why is this and why is this. So the answer always it will be Deutsch. We are asking all the time. Das ist Deutsch. Yeah. What is the answer then? Yeah, maybe we ask about your journey, about the way to Germany, after the courses. We talk a lot. Maybe it's impolite to ask too many questions. Yeah, but how is it for you? Because I did also projects with people that are arriving now in Germany, and we thought, oh no, we don't ask them what's your story and blah blah blah. You are here now, you have a profession, you have some interests, let's do that, what you are interested in, and not this, you had a hard story and blah blah blah. Are you sometimes bored, or maybe you don't want to talk your story? No. Meanwhile? No, you still want to talk. It's a normal story. It's okay, it was hard and okay. It was maybe horrible for others, but it was still journey. Okay. Okay. Yeah, and what's your next step after this course now? Do you will have a course that is going on now? Or is I hope in April it will continue. And did you got this license today or yesterday? Yesterday we got our license. Okay, how was this? Because we couldn't come, so please tell me about this event there. How was it? It was very wonderful. Wonderful? I didn't expect that. All the audience, how they react with us. Okay, now, all the speeches and all the people? It was very great. Es war ein sehr emotionaler Moment auch, weil wir einfach so ein Ergebnis auch die ganze Zeit über gesehen haben und dann haben sie dieses Zertifikat bekommen und das hatten sie in der Hand und es war total toll, also das Gefühl und uns alle dort zu sehen, wie wir das gemeinsam geschafft haben, das war wirklich Wahnsinn. Schöne Bestätigung für euch einmal vom Rektor, so eine Art Zeugnis überreicht zu bekommen und für uns ehrenamtliche Studierende war es auch schön. Genau, hat sich ein bisschen angefühlt wie beim Abitur. Eine Zeugnisausgabe. Und hier, Hasan hat auch eine Rede gehalten mit drei anderen zusammen auf Deutsch. Was habt ihr denn in der Rede erzählt? Oh, it's very long. I made a mistake and I wrote it long. Okay. I had to write short speech, but it was long. Okay. I wrote about myself. Mm-hmm. I introduced myself at the beginning, what I studied, when I came to Germany. Mm-hmm. And after that, I said how we were lucky when we came to Germany, especially to Weimar. Okay. It's a very nice city. Mm-hmm. And is it possible for you to study here after a while? Or yes, maybe. What your studies? I studied business management. Ah, okay. Yeah, maybe it's hard in Weimar to study, I think. But in the region. In Weimar. Yeah. Okay. But maybe we can do it in other cities. Yeah, of course. Yeah, wonderful. So now I'm out of questions. But you brought some music, not only from tape, not only electronic fire music, you brought the guitar. Yes. That's wonderful. Our friends play guitar. Okay. I have to say, we have some fine musicians in our course. Stars. And some stars, part of the Habibi, Habibi choir. I heard something about this. Yeah. What means? Is it TV star or a pop music star? We are a group with singer Ramon. It's his name is Imamal. Mm-hmm. And we are Habibi Kor. Mm-hmm. Habibi, it's Arabic word. It means my love. We can say it's it's a lot of meaning of Habibi, and we make a lot of concert. Mm-hmm. Some in Erfurt, some here in Weimar Halle and in Monami. Ah, in Weimar Halle. Oh, yeah. Wow, that's a big thing. Was? Es war ausverkauft. Ah, oh, echt? In Monami war es ausverkauft. Wow, yeah. Then you are stars in Weimar. Definitely. Wow. Okay, then what we gonna hear? I would like to play something traditional in Syrian. Something very old music, yeah. Wonderful. Live-Musik auf Bauhaus FM. Unglaublich. Mit Gitarre. So richtig. Wow. Ja. Yeah. Okay, we can start. You can start. bezaubernd. Danke. Ja, thank you. The song about the mothers. Yeah. Ah, about the mothers. Yeah. Yeah, very melancholic. Yeah. And the sound, the sun comes now to the window here. It's very special situation now. Yeah. It's beautiful music. Wow. Yeah, thank you. But ihr habt noch mehr vorbereitet, glaube ich. Ein bisschen noch was. Ein Quiz habe ich gelesen. Mhm. So. Ja. Es ist in Horoskopform. Hören wir jetzt ein paar Witze hier eigentlich. Genau. Auf Englisch, oder? Hm? Wir hatten gestern so überlegt, was wollt ihr denn in der Sendung so machen? Und da war ein ganz großes Bedürfnis anscheinend, das Ganze ein bisschen aufzulockern mit Elementen, die ihr auch aus dem syrischen Radio kennt. Da werden anscheinend auch, wie hier manchmal, Horoskope vorgelesen, die allerdings nicht so ganz ernst zu nehmen sind. Und die einfach lustig gemeint sind. Genau. Yeah. Actually, I want to tell you that Mulham, he knows a lot about Zodiac. And he will tell us. So, go ahead. So, about Wege or Libra. I want to tell you, I will tell him something today. It's a very good day for you, and you will start your day with a lot of energy and vitality. And you have a very important meeting at the court, so you can make your interview. Have your residence, and you have your residence for 3 years. But I'm sorry. Unfortunately, your interview will be delayed. Sorry. Has a bad luck. You have a meeting at the court, vor dem Gericht, habe ich das richtig verstanden? Ja. Aha. Some people from mom. Ja, ich glaube, was einem so widerfährt, wenn man hier als Flüchtling ankommt, kann man entweder lucky sein und sofort einen Termin bekommen, um das sogenannte Interview zu machen. Ja. Und das Interview ist eben eigentlich eine Frage-Antwort-Spiel mit, ich glaube, der Einwanderungsbehörde, ich bin mir nicht ganz sicher, wo eben ihr eure Geschichte erzählt. Ne? Wie, warum seid ihr geflohen? Was sind die Gründe? Warum ist eure Lage in eurer Heimat lebensbedrohlich? Genau. Und das war what you want to do here in these questions, what we are doing in Syria. Okay, this is part of a horoscope. Very complex. I wish we had something like this, that it's maybe really related to the reality somehow. I don't think you want. Yeah. And about the war. In the witch, it's Der Wahl. Der Wahl. Yeah. Der Wahl. Der Wahl. Yeah. Oh, ihr habt den Wahl. Als Sternzeichen. We have a good news, yeah. If you are in Turkey and you stay trying to cross the sea to Greece, we have a good news for you. It will be keep you safe. Try to find a good life jacket, and because the boat will be sneak, and you will stay for 2 or 3 hours, nobody knows, in the sea waiting for help. So good luck. Noch ein Sternzeichen? Ja, jetzt dann. Aries oder Widder? Widder. Widder. Okay. Yeah. Also, das kennen wir auch. Yeah, it's also about maybe refugee or something like that. In your way to Europe, we know that you will have a horrible and a bad journey. Don't afraid. you can make it. Yeah, but don't forget to buy a cream to protect your skin from the sun, so you can still be white. That's we heard. It's true. Oh, of course not. Maybe for some person. Absolutely not. Maybe you will miss something. Like, of course you will miss something, but not the same. Like medicine or something. But you to take this, it's good for you. Also der Witter soll aufpassen, dass keinen Sonnenbrand bekommt bei seiner Überfahrt nach Griechenland. Wow. Alles klar. Ich muss jetzt nochmal fragen, das sind wirklich ausgedachte Horoskope? You did it by yourself. That's kind of, was this a task in the course to write a text about something? No. Of course not. What you, that's your quiz. Okay, let's go on. Yeah. You have some more? We have an Arabic song. Mm-hmm. It's, the musician is Syrian. Yeah, his name is Nazif Zaytoun. Yeah, Nazif. Okay. Wenn das okay ist. Ja, ich hoffe, der Techniker ist soweit. Das wäre we had a problem with the letters. Yeah. So. We hope it's the right one. محبوبي قلبي لفيته بمرسالة Ja, die vorletzte Sendung der 48 Stunden Bauhaus FM dieses Jahr gehen langsam zu Ende, aber wir sind noch nicht ganz am Ende hier mit dem Sprachkurs. Ihr habt noch was vorbereitet? Did you like the song? It's my first question. For me, it's always hard to find differences between the songs. So sometimes it sounds all the same. Do you know anything about the Arabic language? Or? No, nothing. Unfortunately, so never tried. Nothing at all. Yeah, that's. I think that's challenging for us all. That here you're meeting people that or societies or things that that don't know each other. So yes. We have to learn Arabic so we can know what we are suffering really. Now. That's what I think sometimes. Why not people that you are teaching now German to Arabic people, and why not the same other way around? Because it's very important that a lot of people in Germany have to learn Arabic to talk together. In the future. So maybe we can turn it around sometimes. So. Before we finish the first... the German language, then we will think about and then you can be the teacher, then it would be very funny. We had the occasion actually for the Weihnachtsfeier. We had a common celebration for Christmas at the OMA, also Music Academy. Ah, yeah. Mm-hmm. And all the groups of our courses. Ah, ich sag's auf Deutsch, komm an. Alle unsere Teilnehmer und Lehrer und Lehrerinnen, sage ich jetzt einfach mal, wir haben uns in der OMA getroffen und eine ganz schöne Weihnachtsfeier zusammen gehabt. Und da hattet ihr ja schon mal Gelegenheit, einen Sketch vorzubereiten. Ja. Da ging es auch darum, dass die Rollen vertauscht werden und sozusagen auch mal unterrichtet wird auf der Seite. Genau, das war ganz schön. Allerdings war es, glaube ich, da so, wir mussten euch Arabisch beibringen und ihr uns Deutsch. Ja. Komplett. Hat es funktioniert? Komplettes Tohuwabohu. Okay. Ja, ungefähr. Ja. I remember I saw you once at the OMA. Ah, yeah. You made the radio over there. We made some shows at OMA, yeah. It was two months ago. Yeah, so we couldn't speak German. I didn't understand anything. You, 2 months ago, you could not speak German at all. Now I can a little bit. That's really crazy. And how long was the course now? When did you start this course with your teachers here? October. October. And you had no German language then, until then? No. Now you can talk German. Crazy. Yeah. Wow. Because we have a good of course. Yeah. I learned years of English and I still cannot speak good English now. And I was, I think, maybe 10 years of school learning English now. But we did it in a half a year. Unbelievable. Aber das war auch einer der Gründe, this was one of the reasons why we wanted to start, because we knew that you didn't have any course offer. So, yeah, it was very great. For me, I learned two languages here. Yeah, that's right. Deutsch, was in Syria. Don't have anything. Wow. Okay. Wir haben noch eine Musik vorbereitet. Vielleicht hören wir die uns noch an. Oder gibt's jetzt noch einen Programmpunkt von euch? Ich finde es unglaublich, was ihr für eine durchgeplante Sendung mitgebracht habt. Irgendwie das wünschen wir uns ja selber. Das wünsche ich mir ja selber, dass ich so eine Sendung plane. Was hören wir jetzt als nächstes? Also ein ganz besonderer Wunsch von euch war, glaube ich, folgender Titel. Ja, Andreas Borauni, auf uns. Mhm. Ja, sehr schön. Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer. Im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, auf uns diesen Tag. Now, as I know, Mulham, you have a very good Deutsch. Yeah. So I want to ask you, do you know the fourth rules in Deutsch? Four rules? Yes. There is three rules. No, there are four. No, it's three. If there are three cases, you don't know the genitive case, so... No, you don't know the saying in German. What is it about? It's about the dative is... Death of genitive. Really? Yeah. Don't know. So I will... Are you sure of that? No, really. I'm sure. The dative is the death of the genitive. Yeah. Yeah. It's crazy. Oh, I don't think so. So I will ask you in English, and you will say it in dative, as you say. Mm, as you like, I can do it. If I had a flower, and I wanted to say, that's Mulham's flower, how you would say it? Mm. That is the rose from Mulham. No, I don't think so. I think you have to say, the Mulham seine Rose. Nein! Das ist the Mulham Rose. Oh, so I have learned wrong. Mulham's Rose. Mulham's Rose. I see you. I will learn that again. No, I'm confused as well. So. I can't three speak rules. German anymore. It's too many cases. Maybe you can learn Arabic. It's easier. Yeah. Really? Would you say that? It's not easier, but you can. You have to know what we are suffering. What you are suffering? We have just feminine and masculine. But if you had the great teachers like ours, you will pass. Yeah. Okay. Do you have another joke now? No? No, that's all. Maybe Mulham won't speak. Yeah, I want to tell something. I want to tell Solvik and Loco and the other teacher help us the course. Really, at the first, thank you very much for everything you're doing for with us. And you are not just normal teacher, you are one part from family. We are. That's true. Wonderful. Really, thank you very much. And I hope we always to be together, not just the course finish and we will not meet. Thank you so much. Vielen, vielen Dank. Das bedeutet uns sehr viel. We deserve more. Let's grow the family. And that's why we thought here from the radio station, we thought maybe if you want to run a radio show during the semester, so next semester in the beginning of April, we have here the space. We can do a show together or you can do a show by yourself. We are meeting every Wednesday at 2:00 here in this room. Yeah. So if you have some ideas or other people that are interested in playing music, talking about whatever, then we have the space. Every Monday we are broadcasting from 7 to 11 and on Wednesday we are meeting to plan the next show. So from beginning of April, then it would be wonderful. Maybe it's a good way of teaching, of learning English, of meeting each other, I think, during the through the radio. I would be very happy if you see us again here. Wir sind ja hier an der Medien-Uni, der Bauhaus-Uni, und wir merken es ganz doll, unsere Teilnehmer aus dem Kurs haben schon sehr viele eigene Projekte. Mulham spielt Musik, du willst demnächst einen Film drehen, gibt Radio-Interviews wie die Profis, und ihr wollt selber Sendungen gestalten, und ich glaube, das ist so das Tolle daran, ihr bekommt hier echt ein tolles Angebot von Konrad gerade. Genau, ja, von uns. Also ja, ich bin auch total interessiert, auch am Filmemachen und allem so. Also ich bin da sehr interessiert dran. Okay, unsere Sendezeit ist genau jetzt vorbei. Es ist 17 Uhr und das war die Sendung über die Sprachkurse. Könnt ihr euch nochmal verabschieden? Ich habe mir die Namen nicht alle gemerkt jetzt. Könnt ihr nochmal Tschüss sagen? Und also ich danke euch erstmal dafür, dass ihr gekommen seid. Tschüss. Wunderbar, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Könnt ihr vielleicht noch eine kleine Verabschiedungsvorstellungsrunde machen? Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Wir sind Solveig, Mulham und Hassan und Laura. Und hat uns sehr viel Freude bereitet, hier sein zu können. Okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke. Dankeschön. Dann mach's dann. Tschüss und bis bald. Ja, viel Erfolg mit der 80-Stunden-Sendung. قطعة خضارة ما تشوفك عين قالولي بعيد سفارة قالوا بلادة زين يمين ياخذني دارة تبوس منها الجديد Natalie, بصارة قالت برجك فين برجي بالسما ومعلق بنجمة برجي بالسما ومعلق بنجمة قالت يا خسارة هونيك فوق بالمدارة ما يلتقوا نجمة نتالي Natalie شاكن الغريبة ما ينفعني دوا إلا عناك الحبيبة حظي بالهوى أعشقن الغريبة ما ينفعني دوا إلا عناك الحبيبة صبار قلبي سنة وما يزيدها يومه نتالي Natalie, Natalie.